Wissenschaft im Brennpunkt. Widerwillig hebt die Tannenzapfenechse ihren Kopf, blinzelt uns an. Sie fühlt sich gestört. Doch da wir ihr nur lästig und keinesfalls gefährlich erscheinen, stemmt der bizarre Skink seinen geschuppten Tonnenkörper hoch und setzt gelassen seinen Weg fort. Zwischen den Dünen glitzert der Indische Ozean in der Sonne. Wir sind fast am Ziel. Vom Parkplatz aus sind es nur noch ein paar Schritte bis zum Lake Titis, einem flachen Salzsee nördlich von Perth in Westaustralien. Lake Titis ist einer der letzten Plätze auf der Erde, an denen sich ein schwacher Widerschein jener Epoche erhaschen lässt, als das Leben jung war und Bakterien die höchste Lebensform. Hier wachsen noch Stromatolithen, kleine Riffe aus Cyanobakterien. Hunderte dieser fußballgroßen Kolonien schimmern dunkel im seichten Wasser des Sees. Vor 2,5-3 Milliarden Jahren gehörte ihnen die Welt. Denn den Cyanobakterien war die bahnbrechendste Erfindung in der gesamten Erdgeschichte gelungen. Sie haben die Welt stärker verändert als alle anderen Lebewesen nach ihnen. Heute tummeln sich auf unserem Planeten, je nach Schätzung, 30 oder gar 100 Millionen verschiedene Arten von Organismen. Von den Tropen bis zu den Polen, vom Hochgebirge bis in die Tiefsee, die Erde platzt schier vor Leben. Diese Vielfalt hängt von einem Lebenselixier ab, freiem Sauerstoff. Selbst der schlichteste Wurm braucht immens viel Energie, die nur der reaktive Sauerstoff liefern kann. Als die Erde entstand, fehlte er im Cocktail der Atmosphäre. In dünner Luft oder wie das Leben wurde, was es ist. Von Dagmar Röhrlich. Teil 1. Die Entdeckung des Sauerstoffs. My name is Joe Kirschwenk. I'm at the California Institute of Technology. I'm a professor of geobiology. Pasadena. Im Souterrain des Charles Arms Gebäudes auf dem Caltech Campus das Büro des Geobiologen Joe Kirschwenk. Um Platz zu machen, räumt er das erbsengrüne Sofa frei, in dem man schnell und unerwartet tief versinkt. Jetzt sitzt er da. Er sprüht vor Energie und redet über sein Lieblingsthema, die junge Erde. Die Erde entstand vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer Scheibe aus Staub und Gas, die um die junge Sonne kreiste. Lange besaß die Atmosphäre der Erde keine Spur von freiem Sauerstoff. Sie bestand vielmehr aus Kohlendioxid, Methan, ein wenig Kohlenmonoxid, Wasserstoff. 2,5 Milliarden Jahre lang dominierten diese Gase in der Luft. Jedes Tier wäre sofort jämmerlich erstickt. Trotzdem gab es Leben. Es war die Welt der frühen Mikroben. Eine Forschergruppe um Yuichiro Ueno vom Tokyo Institute of Technology hat Einschlüsse in 3,5 Milliarden Jahre alten Sedimenten aus Westaustralien untersucht und dabei wunderbarerweise in winzigen Einschlüssen Gas und Wasser gefunden. Sie stammen von damals. Analysen enthielten Methan, und zwar eindeutig Methan, das von Mikroorganismen produziert worden war. Damals gab es also Leben. Es gab Mikroben, die bei ihrem Stoffwechsel Methan freisetzten. Sie gehörten zu den frühesten Lebensformen auf der Erde. Ihre simple Chemie funktionierte auf einem solchen Planeten gut. Ihre Energie bezogen die methanproduzierenden Mikroorganismen aus Kohlenstoffverbindungen wie Kohlendioxid. Die Luft war voll davon und sie lebten im Schlaraffenland. Andere Mikroben bevorzugten heiße Vulkanquellen, beuteten den bestialisch nach faulen Eiern stinkenden Schwefelwasserstoff aus. Auch sie schwelgten im Überfluss. Die Erde war fest in der Hand anaerober Mikroorganismen, von Lebewesen, die Sauerstoff weder brauchten noch vertrugen. Über Jahrmilliarden herrschten für sie ideale Bedingungen. Trotzdem kamen sie nicht über das einzellige Stadium hinaus. Der Grund war Energiemangel. In den Kohlenstoff- oder Schwefelverbindungen, die die Anaeroben atmeten, steckte einfach nicht genügend Energie, um groß zu werden. Es reichte für einen mikroskopisch kleinen Körper aus einer Zelle. Für mehr nicht. Having oxygen in the environment allowed a much better utility of energy. Wenn es freien Sauerstoff gibt, lässt sich damit viel mehr anstellen. Es ist, als ob man den Tieren eine bessere Batterie einsetzen würde. Alle Lebewesen atmen, um Energie aus gespeicherten Reserven zu erzeugen. Wer Sauerstoff atmet, verbrennt dabei Zucker, Protein und Fettreserven höchst effizient. Er zieht 5 bis 10 Mal mehr Energie aus seinen Vorräten, als es die anaeroben Mikroorganismen je schaffen könnten. Mit so viel Energie lassen sich Zellen spezialisieren und komplexe Körper bauen. Ohne den extra Kick durch den sauerstoffbasierten Stoffwechsel hätten wir niemals vielzellige Organismen bekommen. Solange es an freiem Sauerstoff mangelte, musste alles träge und winzig bleiben. Denn wer sich bewegt, braucht 10-mal mehr Energie als ein ruhig vor sich hin vegetierender Mikroorganismus. Auf der Erde lebte nur Schleim, bis der Sauerstoff ins Spiel kam. Die Erde vor 3,5 Milliarden Jahren. Das Meer liegt wie Blei unter dem tiefen, orangeroten Himmel. Selbst wenn die Sonne hoch am Himmel steht, herrscht Zwielicht. Dichte Wolken filtern ihr Licht wie Gase. Am Strand erhebt sich ein Vulkan. Blitze zucken um seinen Gipfel. Überall ist kahler Stein. Nichts Grünes ist zu sehen, nur gelber Schwefel, der sich zwischen dem Geröll sammelt. Die Luft lastet schwer auf dem Fels. Es ist schwül, unerträglich heiß. Dann bricht das Unwetter los. Eine Steinlawine löst sich, poltert krachend ins Tal. Wie eine Sintflut stürzt der Regen hinab. Es ist Kohlensäure, die da auf den Boden prasselt. Wärme und Säure. Die Felsen verwittern schnell zu feinem Gruß. Nur der Quarz bleibt zurück, sammelt sich am Strand als feiner weißer Sand. Auf den Regalen in Kirschwinks Büro stapeln sich Bücher und Zeitschriften bis unter die Decke. Dazwischen Gesteinsproben und Zubehör für die Hightech-Messgeräte ein paar Räume weiter. Hinter dem Computer hängen Fotos, auf denen Kirschwinks Familie fröhlich lächelt. Daneben Glückwünsche zu seinem Geburtstag. Kirschwink ist gerade 50 geworden. Und er ist eine der Koryphäen für die frühe Erde. If you go back to rocks older than about 2.3 billion, you very often find this mineral pyrite. In Steinen, die älter als rund 2,3 Milliarden Jahre sind, finden wir Pyritkiesel, also Flussgerölle aus Katzengold. Heute gibt es in keinem Fluss der Welt mehr solche Kiesel. Wir kennen Katzengold nur als schöne goldene Würfel beim Mineralienhändler. Der Grund ist einfach. Sobald Pyrit mit Luft in Berührung kommt, beginnt das Eisen darin zu rosten. Die goldenen Würfel verwandeln sich langsam in braune Krümel. Damals muss die Atmosphäre also anders gewesen sein, sauerstofflos. Sonst gäbe es keine Pyritkiesel. And you sit back and say, well, where does the oxygen come from today? It's green plants and cyanobacteria. Heute fungieren Pflanzen, Algen und manche Bakterien als Lunge der Erde, bewahren uns vor dem Ersticken. Sie versorgen uns mit Sauerstoff. Dabei ist dieser Sauerstoff eigentlich nur ein Abfallprodukt. Er entsteht bei der Photosynthese, einem komplexen Prozess, den einst die Cyanobakterien erfunden haben. Es geschah lange vor unserer Zeit, wohl nur ein einziges Mal. Und diesem einen Mal verdanken wir unsere Existenz. In all green plants, everything that's green and releases oxygen evolved ultimately from a group of bacteria that we now know as the cyanobacteria. Alle jungen Pflanzen, alles was grün ist und Sauerstoff freisetzt, stammt letztendlich von Cyanobakterien ab. Bei der sauerstoffproduzierenden Photosynthese arbeiten heute zwei unterschiedliche Pigmentsysteme zusammen. Diese beiden Pigmentsysteme stammen ursprünglich von zwei anaerob lebenden Bakteriengruppen. Und jede der beiden betrieb ihre eigene, einfachere Form der Photosynthese, bei der sie mit Hilfe des Sonnenlichts Energie aus Schwefelwasserstoff oder einer anderen Verbindung gewannen. Dabei entsteht kein Sauerstoff. Der Urahn der Cyanobakterien kombinierte nun beide Systeme miteinander. Das Besondere ist, dass die beiden Bakteriengruppen dazu miteinander verschmelzen und zu etwas Neuem fusionieren mussten. So etwas passiert hin und wieder in der Evolution, aber es ist sehr selten. Das Ergebnis dieser Zellfusion war eine neue Art von Chemie. Die Nachfahren der Mutterzelle nutzten fortan das Sonnenlicht, das allgegenwärtige Wasser und das Kohlendioxid, um neue Biomasse aufzubauen. Und sie gaben winzige Bläschen des für sie nutzlosen Sauerstoffs an die Umwelt ab. Joe Kirschwenk sucht eine Datei auf seinem Rechner. Ein paar Mausklicks später druckt er eine Grafik aus, den genetischen Stammbaum der Cyanobakterien. It looks as if this ancestral lineage that led to the cyanobacteria, this is the one here. Es sieht so aus, als ob sich hier, an diesem Punkt, die Ahnen der Cyanobakterien von den Bakterien abspalteten. Lange sind sie nichts weiter als ein einzelner Ast, aber dann scheint ihr Stammbaum an dieser Stelle hier plötzlich zu explodieren. Es entstehen schlagartig ein Dutzend und mehr neue Gruppen von Cyanobakterien. Hier ist etwas passiert. Die Frage ist jetzt, was war das? This is one of the perplexing things that has puzzled biologists and geologists for many years. Das ist eine der frappierenden Fragen, die Biologen und Geologen schon seit vielen Jahren beschäftigen. Die Erfindung der Photosynthese allein verhalf den Cyanobakterien offenbar noch nicht zum Durchbruch. Denn Sauerstoff ist ein starkes Zellgift, tödlich für jeden, der nicht damit umgehen kann. Das Beispiel Penicillin zeigt, dass sich Bakterien schnell an Gifte anpassen können. Sie entwickeln schützende Enzyme, werden resistent. So haben wohl auch die Cyanobakterien gelernt, mit dem Gift umzugehen. Und überlebten. Wir glauben, dass Folgendes passiert ist. Als die erste Mikrobe es richtig machte, lag ihr die Welt zu Füßen. Und hoppla, plötzlich waren sie überall. Bang! These guys went all over the place. Allerdings offenbarte sich jetzt ein zweiter Stolperstein. Die Cyanobakterien hatten mit dem freien Sauerstoff unbeabsichtigt ein mächtiges neues Agens ins Spiel gebracht. Die Quittung dafür, dass sie ihren Abfall einfach in der Umwelt verklappten, sollten sie schon bald präsentiert bekommen. Es passierte vor 2,5 Milliarden Jahren. Damals tauchten in den Steinen die ersten Hinweise auf freien Sauerstoff in der Luft auf. Da kippte die Welt in eine gigantische Eiszeit, bei der die Gletscher bis zum Äquator reichten. Die Erde, so erzählt Joe Kirschwenk, soll damals zu einem kosmischen Schneeball gefroren sein. Und die Schuld trügen die Cyanobakterien. Was hat das Auftauchen einer mutierten Zelle mit einer Eiszeit zu tun? Damals, erklärt Kirschwenk, gab es reichlich Methan in der Atmosphäre. Und Methan ist ein etwa 20-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Aber damals brannte auch die Sonne viel schwächer als heute, etwa um ein Viertel. Kohlendioxid alleine hätte es niemals geschafft, unseren Planeten warm zu halten. Aber mit dem Methan reichte der Supertreibhauseffekt gerade aus, um das Einfrieren zu verhindern. Als die Cyanobakterien Sauerstoff freisetzten, verurteilten sie damit ihre Welt zum Untergang. Denn Sauerstoff verbrennt Methan. How long would it take this first mutant cell, this cyanobacteria releasing oxygen? Wie lange hat es gedauert, ehe diese ersten mutierten Cyanobakterien, die Sauerstoff freisetzten, das Methantreibhaus zerstört hatten? Darüber streiten die Geologen heftig. Die einen meinen, dass es 1 Milliarde Jahre gedauert haben könnte, ehe sich der Sauerstoff spürbar in der Luft anzusammeln begann. So lange soll die gesamte Sauerstoffproduktion einfach aufgebraucht worden sein, weil die Erde sozusagen rostete. Wir vermuten jedoch, dass alles sehr viel schneller ging. Unseren groben Berechnungen zufolge dauerte es nur ein paar hunderttausend Jahre, maximal 1 Million Jahre. Wenn es schnell genug passiert, gerät die Welt in einen instabilen Zustand. Sicher ist, das Methantreibhaus brach zusammen. Die Gletscher wuchsen. Sie wuchsen und wuchsen. Bis die Eisfläche eine kritische Grenze überschritt. Jetzt reflektierte die Erde das Sonnenlicht so stark, dass die Temperaturen endgültig abstürzten. Am Ende erreichten die Eisflächen den Äquator. It gets colder, so the glaciers move further. It gets colder, so they move in further. And the net effect of that is that you end up with a snowball. Die Erde verwandelte sich in einen gleißenden Schneeball mit kilometerdickem Packeis von den Polen bis zum Äquator. Nur die Wärme aus dem Erdinneren verhinderte, dass die Meere bis zum Grund gefroren. Das Leben hatte nur in Refugien eine Chance. Wer keine Sonne brauchte, konnte sich in die ewige Finsternis der Meere zurückziehen. Wer aber von ihr abhing, hatte es schwerer, denn er musste eine lebensfreundliche Insel am Licht finden. Vielleicht haben die Sonnenanbeter an heißen vulkanischen Quellen überdauert. Oder in den weiten Schmelzwassertümpeln auf dem Eis. Being a Californian and enjoying my hot tub out in the backyard, I think volcanic hot springs are not a bad place for a founder to have survived. You know. Mir als Kalifornier, der seinen Whirlpool im Garten genießt, erscheinen die heißen Quellen an Land natürlich als der beste Platz, um den Gründern unserer Welt das Überleben zu ermöglichen. Die Cyanobakterien hatten eine globale Klimakatastrophe ausgelöst. Sie zerstörten die Ökosysteme. Und für 100 Millionen Jahre hing das Leben an einem seidenen Faden. Das orangerote Schummerlicht von einst hat einem tiefblauen Himmel Platz gemacht. Die Luft ist trocken. Seit Ewigkeiten hat es nicht mehr geschneit. Es ist klirrend kalt. Selbst im Sommer klettert das Thermometer nicht über minus 30 Grad. Seit vielen Millionen Jahren sind die Meere unter dem Packeis verschwunden. Kilometer dick türmt es sich auf. Wenn der Mond aufgeht, durchbricht ein lautes Knarren, Krachen und Stöhnen die Stille. Der Mond reißt an den Eisschollen. Aber obwohl er der Erde noch so nah ist, reicht seine Kraft nicht. Er kann den Panzer nicht aufbrechen. Die Strände sind übersät mit großen, scharfkantigen Eisblöcken. Landeinwärts mischen sich ebenso scharfkantige Steine darunter, bis sich schließlich der von Trümmern bedeckte Fels bis zum Horizont erstreckt. Nichts rührt sich. Das Leben hält den Atem an. Als Joe Kirschwink in den 80er Jahren erstmals von der Theorie einer globalen Vereisung hörte, war er begeistert. Er ist immer für einen ungewöhnlichen Ansatz zu haben. Und so war er es auch, der der Theorie den griffigen Namen Schneeball Erde verlieh. Dieser Schneeball soll der erste große Dammbruch für den Sauerstoff gewesen sein. Die Idee? The big change in the oxygen state came at about 2.3 billion years ago. Die größte Veränderung im Sauerstoffgehalt ereignete sich vor etwa 2,3 Milliarden Jahren. Gesteine in Kanada, Südaustralien und Skandinavien verraten uns, dass es zuvor eine gewaltige Vereisung gegeben hat. Einen Schneeball Erde. Es gab damals keine schützende Ozonschicht und so kam eine ungewöhnliche Reaktion in Gang. Das energiereiche UV-Licht traf ungehindert auf die Gletscher und zerbrach die Wassermoleküle im Eis. Wasserstoffperoxid entstand, das Zeug, mit dem man sich die Haare färbt. Und dieses Wasserstoffperoxid fror ins Eis ein. 100 Millionen Jahre lang sammelte sich das Wasserstoffperoxid reichlich im Eis an. Während die Erde als Schneeball um die Sonne flog, arbeiteten die Vulkane unentwegt weiter. Sie füllten die Luft langsam mit Kohlendioxid, bis sie übervoll war. Ein galoppierender Treibhauseffekt setzte ein und ließ die Temperaturen hochschnellen. Der Schneeball schmolz, setzte das ganze Wasserstoffperoxid frei. Es löste sich in der Luft auf und überschwemmte schließlich die Atmosphäre mit Sauerstoff. Es war sehr viel mehr Sauerstoff in der Luft als jemals danach, glaubt Joe Kirschwink. Damals entstand eine der seltsamsten Lagerstätten der Erde, das Kalahari-Manganfeld. The Kalahari Manganese Field, one of the strangest sedimentary rocks on the planet. Heute liegt in der Kalahari-Wüste auf eiszeitlichen Sedimenten eine 50 Meter mächtige Decke aus Manganoxid. Es ist die größte Mangan-Lagerstätte der Welt. 80% des wirtschaftlich abbaubaren Mangans liegen hier. Aber es ist doch nur ein Rest. Wir glauben, dass vor 2,2 Milliarden Jahren in allen Meeren eine solche Mangandecke ausfiel. Diese Lagerstätte entstand am Ende des Schneeballs durch die Überflutung der Luft mit Sauerstoff. Der reagierte mit dem im Wasser gelösten Mangan und fällte es aus. Es muss unglaublich viel Sauerstoff gegeben haben. Das Mangan markiert den Beginn einer neuen Welt. Es ist die Welt der Cyanobakterien. Damals, vermutet Kirschwink, haben sie auf einmal all diese neuen Linien ausgebildet, so dass ihr Stammbaum regelrecht zu explodieren scheint. On top of that, you would have a beautiful environment for these new cyanobacteria to go nuts. Das war wunderbar für sie. Sie müssen durchgedreht sein vor Freude. Da saßen sie nun und produzierten Sauerstoff in einer fremdartigen Welt. Unvergleichlich. Sie beherrschten die Erde. Cyanobakterien waberten in Tümpeln und Teichen, schaukelten mit den Meereswellen. Als Stromatolithen bauten sie riesige Riffe. Nicht nur die bescheidenen Kohlköpfe, mit denen sie heute im Lake Tethys im Westen Australiens zu überleben versuchen. Der Durchbruch war geschafft. Aber noch waren die Cyanobakterien die einzigen, die Photosynthese betrieben. Es gab weder Algen, noch Gräser, Büsche oder Bäume. Gleichzeitig rosteten die Gesteine und schluckten dabei den Sauerstoff. Langsam sank seine Konzentration in der Atmosphäre wieder ab, auf 2-3%. Und damit fiel die Erde in einen Wartestand. Vor etwa 2 Milliarden Jahren begann eine seltsame Epoche. Fast 1 Milliarde Jahre lang war die Welt einfach nur langweilig. Vielleicht lag das daran, dass die Meere stagnierten, denn selbst an den Polen gab es kein Eis. Ohne Eis ist der Temperaturgegensatz zwischen Pol und Äquator gering, die Meeresströmungen werden lahm, sie schwächeln. Die Ozeane waren voller Schwefelwasserstoff, das ist der Feind der sauerstoffliebenden Mikroben. Obwohl ein wenig wunderbarer Sauerstoff in der Luft war, stagnierte die Welt. Eine langweilige Ewigkeit bricht an. 1 Milliarde Jahre lang passiert gar nichts. Jedenfalls wirkt es so, weil uns die Steine nichts von den vielen kleinen Erfindungen erzählen, die sich im Verborgenen ereignet haben. Die Erde ist wieder zum blauen Planeten geworden. Es regnet. Nach Jahrmillionen Starre und Frost. Der Wind streicht wieder über Meere und Seen, Flüsse und Bäche. Die Cyanobakterien nutzen ihren Platz an der Sonne. Sie leben überall, einzeln oder in der Gemeinschaft. Und mit ihnen dümpeln viele andere im Wasser, die auch gelernt haben, mit dem Sauerstoff umzugehen. Sterben die sonnenverliebten Mikroben, sinken sie als steter, feiner Regen auf den Grund, sammeln sich zu einem dicken, nahrhaften Teppich. Darin beginnt eine neue Geschichte. Dort leben einzellige Wesen, die das Prinzip vom Fressen und Gefressenwerden in die Welt bringen. Für sie ist der Teppich ein Schlaraffenland. Sie ernähren sich von den abgestorbenen Mikroben und finden absolut nichts dabei, sich hin und wieder einmal lebendige Bakterien einzuverleiben. Meist werden sie verdaut. Aber irgendwann einmal hat das Opfer Glück. Im Innern des Jägers überlebt der Gejagte. Vor 1,9 Milliarden Jahren entstanden die ersten Eukaryonten, Lebewesen mit einem Zellkern. Dazu zählt der Mensch ebenso wie Algen, Pilze und Pflanzen. In diesem Zellkern steckt heute die Erbinformation, die bei den Mikroorganismen zuvor einfach frei im Zellsack schwamm. Während deren Lebensfunktionen auf kleinstem Raum abliefen, eigneten sich die Eukaryonten Zellorganellen an, die, wie die Organe im Körper, verschiedene Aufgaben erfüllten. Das neue Prinzip hieß Arbeitsteilung und erlaubte Größe. Die Organellen, so die Vermutung, sollen sich die gefräßigen Mikroben in dem nahrhaften Teppich am Meeresgrund beschafft haben. Wenn ein kleines Bakterium wie Jonas im Bauch des Wals überlebte, entstand hin und wieder eine Symbiose. Der Wirt nutzte seinen Gast als Chemiefabrik, um die Nahrung besser auszubeuten, und der Symbiont freute sich über den sicheren Hafen. Einer der Kleinen schaffte den Sprung zum vererbbaren Zellorganell. Und plötzlich gab es Zellen mit eingebautem Kraftwerk. Sie schwammen in Energie und konnten ganz neue Wege verfolgen. Alle Zutaten waren da, aber noch mussten die Organismen klein bleiben, denn das Sauerstoffniveau in der Atmosphäre war noch zu gering. Es ging einfach nicht vorwärts. Es sah so aus, als sollte das Pantoffeltierchen die höchste Lebensform bleiben. Doch dann muss irgendetwas die Erde aus den eingefahrenen Gleisen gerissen und Schwung in die Sache gebracht haben. Nur, was war der Motor? Es soll vor 750 Millionen Jahren ein paar weitere Schneeballereignisse gegeben haben. Ob es wirklich so ist, wird allerdings sehr kontrovers diskutiert. Kirschwenk selbst glaubt, dass die Erde wieder gefror, könnte mit ihrem Trägheitsmoment zu tun gehabt haben. Im Lauf dieser Zeit waren alle Landmassen zu einer einzigen verschmolzen, dem Superkontinent Rodinia. aber die Kräfte im Erdinneren ruhen nie, und so hatten sie begonnen, Rodinia wieder zu zerreißen. Als der Superkontinent zerbrach, flossen gewaltige Lavamengen, verschoben das Trägheitsmoment um ein entscheidendes Quäntchen. Die Erdachse sprang aus der Führung. Joe Kirschwinks Idee ist, dass die Erde ins Taumeln kam. Ein Punkt am Pol landete am Äquator, dann schwang er wieder zurück. Und das alles innerhalb von wenigen Millionen Jahren. We're seeing evidence now of very rapid pole motions. Am Ende dieser langweiligen Milliarde Jahre finden wir in den Steinen Hinweise auf schnelle Veränderungen der Rotationsachse. Dieses Taumeln könnte den ganzen Planeten durcheinander gebracht haben. Die Erde geriet aus den Fugen. Und die Folge könnten globale Eiszeiten gewesen sein. Die sollen dann nach bewährtem Muster über das Wasserstoffperoxid dem Sauerstoff endgültig auf die Sprünge geholfen haben. Auf diese Chance hatte die Evolution nur gewartet. Jetzt stimmte alles. Es gab genug Sauerstoff und einen Koffer voller Erfindungen. Die Bühne war bereitet. Nach dem Ende der Eiszeiten taucht als erstes großer Tang auf. Er kurbelte die Sauerstoffproduktion an. Dann war es soweit. Der Auftritt der Tiere. Vor etwa 540 Millionen Jahren hob sich der Vorhang. Lake Tethys glitzert in der Sonne. Zwischen den dunkel im Wasser schimmernden Stromatolithen stochert ein Grünschenkel auf der Suche nach winzigen Salzkrebschen. Zum Glück hat hier, im Salzsee an der Küste Westaustraliens, keiner Appetit auf riffbauende Bakterien. Sonst gäbe es wohl auch hier bald keine Stromatolithen mehr. Tiere haben eine besondere Art, mit denen umzugehen, denen sie ihre Existenz verdanken. Sie fressen sie auf. Und so können sich die Erschaffer unserer Welt heute nur noch da halten, wo sie vor den Mäulern ihrer Nachfahren sicher sind. In dünner Luft, oder? Wie das Leben wurde, was es ist. Von Dagmar Röhrlich. Teil 1. Die Entdeckung des Sauerstoffs. Es sprachen Hartmut Stanke, Claudia Mischke und Volker Risch. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Hören Sie morgen zur selben Zeit den zweiten und letzten Teil. Sauerstoff formt die Welt.